Telekom Fernsprecher Ohlauer Straße 43 an Radio Apore. Der Berichterstatter konnte soeben beobachten, wie eine dunkel gekleidete Person versucht hat, mit einem Holzstöckchen ein 50-Cent-Stück aus dem Münzschacht herauszupulen, was ihm allerdings nicht gelungen ist, denn das 50-Cent-Stück hängt hier immer noch im Schacht, jetzt allerdings zusammen mit einem abgebrochenen Holzstöckchen. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.